Einheit 10. Essen und Trinken. 2.1. 1. Guten Tag. 4 Brötchen, bitte. 2. Was darf es sein? Ich hätte gern 2 Kilo Kartoffeln. 3. Geben Sie mir bitte 1 Kilo Bananen. Darf es noch etwas sein? Ja, 500 Gramm Erdbeeren. 4. Eine Dose Sauerkraut, bitte.